Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 340, spielerisch leicht, jawohl. Android als Spieleplattform 2017, das ist das Thema heute. Ja, mal sehen, wie lange ich da wieder drauf rumkaue. Ich versuch's mal ein bisschen kürzer zu machen. Ja, obwohl, so viele News gab's nicht, aber die es gibt, die haben's in sich, ja. Könnte also auch noch ein bisschen dauern. Die Community war auch aktiv, ja. Und App der Woche diesmal gleich zwei Apps der Woche. Und warum das so ist, so müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, Thema Android als Spieleplattform. Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass die Mobilgeräte, die Smartphones und die Tablets mittlerweile zu den Top-Gaming-Devices gehören, also Spielegeräte, die eben genutzt werden. Ich weiß noch so am Anfang von Android, ja, da habe ich mal gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist ein ganz anderes Empfinden, jetzt ein Gerät zu haben, mit dem man selbst spielt, ja, also das nur für Spielen gedacht ist, und ein Smartphone, ja, das kann auch nicht an die Leistung rankommen, ja, und damals hat es auch gestimmt, ja, also die Geräte kamen einfach nicht an die Leistung heran, die mobilen Gegner sozusagen haben, wie zum Beispiel Nintendo DS, aber damals auch eben die PSP und PSP Vita dann später. Und deswegen konnte ich mir es damals tatsächlich nicht vorstellen, beziehungsweise ich war sehr skeptisch. Ja. Aber mit der Zeit hat man dann gesehen, dass selbst die Unzulänglichkeiten wie schlechtere Leistungsdaten, also das heißt, stimmt ja eigentlich nicht so, aber die schlechteren Möglichkeiten für Programmierer, Games zu entwickeln und zu programmieren, dass die dem Benutzer jedenfalls nicht im Weg gestanden haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Smartphone hat sich auf breiter Front durchgesetzt. Tablets sind zumindest mal ein weiteres Thema geworden. Und damit hatten eben potenziell die meisten Leute so ein Gerät. Und wenn die jetzt erstmal schon so eine Plattform haben, dann ist es nur ein kleiner Schritt, bis man dann auch kommerziell Spiele starten kann. Und dann war eben auf einmal im TV, ja, Werbung aufgetaucht ohne Ende mit Spielen. Und tatsächlich konnte man dann sehen, also der Mainstream ist an Spielen herangeführt worden durch die Smartphones und Tablets, und damit gab es natürlich eine riesen Kundschaft, ja, also mögliche Kundschaft, und die fehlt eben den mobilen Spieleplattformen wie Game Boy oder Sony PSP. Sony hat ja seine mobilen Bemühungen in Sachen Konsolen also eigentlich auf null zurückgefahren, ja. Und Nintendo bleibt natürlich bei seinem Konzept und versucht jetzt mit einer Hybridkonsole, der Nintendo Switch, den Anschluss wieder herzustellen zu den Spiele oder zu den Spielern, die eben reihenweise abgewandert sind auf diese mobilen Geräte. Aber ich mag jetzt gar nicht so drüber spekulieren, wie das jetzt wieder in Zukunft aussehen wird. Ja. Fakt ist, dass im Moment die mobilen Geräte als Spieleplattform eben ganz weit vorne liegen. Und das hat zum Beispiel ja der unglaubliche Start ja von Pokémon Go gezeigt, wie viel Potenzial da vorhanden ist. Das nächste Spiel war dann das Super Mario Run. Auch das ist ja sehr gut aufgenommen worden, am Anfang jedenfalls. Jetzt wird es natürlich zerrissen, ganz klar aus den schon genannten Unzulänglichkeiten. Das hatte ich ja schon mal besprochen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das Potenzial ziemlich groß ist. Auch andere Spiele, die jetzt zwar nicht so den riesen Hype hervorrufen, ja, aber den Entwicklern doch ein hübsches Sümmchen in die Kassen spülen. Man hat schon fast vergessen, dass Angry Birds einmal das Zugpferd war bei den Spielen auf Mobilfunkgeräten, ja. Und das hat sozusagen auch eine kleine Welle losgetreten. 2017 wird es für Android sehr interessant werden, ja. Es gibt zunächst mal zwei Ansätze, die ja nicht ganz neu, aber relativ neu hinzukommen. Das einmal sind Virtual Reality Games. Da bin ich noch etwas skeptisch. Ja, für den Massenmarkt halte ich das momentan nicht für interessant. Sehr wohl aber die Augmented Reality Games, die ja, wozu auch Pokémon Go übrigens gehört. Da können wir uns drauf gefasst machen, dass da in Zukunft noch mehr kommen wird. Ich hoffe es jedenfalls, ja. Denn da ist ein Riesenpotenzial vorhanden. Ja. Was heute Pokémon Go ist, könnte später schon ein sehr umfangreiches Game sein. Ich kenne auch da, ich meine, das ist noch nicht ganz ganz neu, das Konzept, aber vielleicht wird es dann mal von guten Spielschmieden weitergeführt. Da gab es zum Beispiel noch so Spiele, kann ich mich dran erinnern, wo man Geister finden musste in der Wohnung. Natürlich wurden die da augmented reality-mäßig eingeblendet auf dem Display, ja, und dann konnte man die eben fangen, ja, beziehungsweise vertreiben. Wenn man so Konzepte beispielsweise noch weitermacht und so wie bei Pokémon Go beispielsweise auch ins Freie holt, ja, dann wird das eine ganz interessante Geschichte werden. Im Prinzip kann das jede Firma tun, ja, dass diese ganzen Pokestops und Arenen, das sind alles nur virtuelle Punkte, ja. Eigentlich braucht man nur die Serverkapazität, ja, und dann kann man solche Spiele machen, ja. Und das ist gar nicht mal so so extrem unwahrscheinlich, ja. Und da können wir uns sicherlich darauf einstellen, dass 2017 noch vielleicht in dem Bereich sich was tut. Allerdings auch in ganz anderen Gefilden, ja, wo man es vielleicht jetzt noch gar nicht mal so auf dem Radar hat. Aber klar, Jump'n'Runs waren ja immer beliebt. Super Mario Run wird sicherlich, egal ob das jetzt auch auf Android ein Flop wird oder nicht, wird auf jeden Fall mehr Hersteller beflügeln, solche Games zu machen. Ja, und deswegen werden wir auch da, denke ich, größere Titel mal sehen. Und ich denke, es wird auch Zeit 2017 für die Vollpreisspiele auf Android. Ja, zumindest hoffe ich das, ehrlich gesagt. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Free-to-Play ist eine schöne Sache, aber es nervt dann, wenn man merkt, dass man ja sozusagen gedrängt wird im Spiel, ständig Geld auszugeben, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist bei manchen Spielen sehr, sehr extrem, ja, wo man ein Level beispielsweise einfach nicht oder so gut wie nicht schaffen kann, ohne dass man irgendwelche Extras einsetzt, die man natürlich vorher kaufen muss. Und da ist dann so ein, ist das so ein Drahtseilakt, ja, zwischen gemeinem und total spaßraubendem Abzocken, ja, und eben einem ausgewogenen, sage ich mal, einer ausgewogenen Möglichkeit, das vielleicht auch zu spielen, ohne dass man Geld dafür ausgibt. Natürlich ist das für einen Entwickler wiederum eine Sache, wenn man dann ein Spiel komplett spielen kann, ohne Geld auszugeben, dann ist das vielleicht auch nicht rentabel. Aber sollten wir dann nicht wirklich mal Spiele haben, wo man einfach wie eben zum Beispiel auf den Konsolen kauft und dann spielt man das Teil. Da muss man nichts mehr weiterkaufen. Ja, höchstens mal eine Fortsetzung oder so. Das finde ich schon ganz gut. Das wäre eine tolle Sache, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass wir das 2017 sehen, denn dieses Free-to-Play hat auch viel kaputt gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, und das möchte ich nicht verheimlichen, es ist das, was momentan auf dem Massenmarkt ziemlich gut ankommt. Ja, die Leute kaufen wie verrückt diese Ingame-Items, ja, und wie damals schon gesagt wurde, als so diese ersten Free-to-Play-Games kamen, ja, dass die Entwickler recht schnell mehr Geld damit verdienen, als wenn sie das als Vollpreisspiel zum einmaligen Kauf angeboten hätten. Also Free-to-Play wirkt offenbar, wenn man es einigermaßen geschickt macht, doch ganz gut. Ja, und da müssen halt die Konsumenten auch vielleicht ein bisschen dagegen steuern und eben keine In-Game-Items holen, ja. Und eher mal für ein Vollpreisspiel das Geld raushauen, wo man eben nichts mehr nachkaufen muss. Was auch vielleicht noch interessant wird, Android wird wieder einen neuen Anlauf nehmen für eine Konsole. Eine Heimkonsole. Ja. Und zwar mit dem Nvidia Shield. Das Nvidia Shield Android TV System, das ist ein vollwertiges Spielesystem plus eben Android TV Funktionen. Ob man das jetzt auch andersrum sieht, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist es dediziert von Nvidia speziell für Spiele sozusagen gemacht worden. Übrigens, der Google Assistant kommt auf dieses Android TV Shield System ebenfalls drauf und kann dann natürlich auch gleich doppelt wirken sozusagen. Das wäre auch nur eine interessante Geschichte. Auf jeden Fall, ja, das ist ein neuer Start, 2017 vielleicht, ein Neustart, dass man hier endlich das Android als Heimkonsole auch mal drauf kriegt, ja. Spiele gibt's mittlerweile genug, die die Qualität haben, auf einem 1080p-System auf jeden Fall zu funktionieren. Und die Grafikauflösung ist jetzt bei vielen Geräten ja sogar schon höher als 1080p, also das heißt auf einem kleinen Display höher als ein Standard Blu-ray auf einem TV-Gerät. Und deswegen kann man da nicht mehr sagen, wie früher, dann kann man sich diese kleine Auflösung auf dem großen TV angucken, das sieht ja furchtbar aus. Nö, das sieht retro aus, ja. Aber heutzutage sieht es dann schon nicht mehr retro aus, sondern es sieht einfach nur noch genial aus, ja, wenn man das mal sieht. Auf solchen Systemen wie dem Nvidia Shield beispielsweise kann natürlich dann auch noch gezielter optimiert werden. Ja, vielleicht hat da Nvidia was mit den Entwicklern geplant. Nvidia ist ja nicht ganz ohne Einfluss in der Videospielbranche. Ne? Weil manchmal sieht man auf bei Android-Spielen, wenn man solche Rennspiele oder sowas nutzt, dann sieht man schon einen Unterschied von der Qualität her, weil die programmieren natürlich die Spiele auch so, dass sie auf möglichst vielen Geräten laufen. Und das sind natürlich auch viele Midrange-Devices. Aber da mittlerweile immer mehr oder die technischen Daten immer höher gepusht werden, zum Glück, sind ja mittlerweile sogar schon Midrange-Geräte dazu in der Lage, recht gute Spiele zu nutzen. Außerdem gibt es immer mehr High-End-Geräte auf dem Markt. Ja. Sogar auch erschwingliche High-End-Geräte, wie zum Beispiel das OnePlus 3T. Ja. Übrigens, an der Stelle ganz kurz, auf Android Central habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden, der das OnePlus 3T als Midrange-Gerät einstuft. Also wie die darauf kommen, ja, also ich bin auch schnell dabei, ein Gerät als Midrange zu bezeichnen, wenn zum Beispiel der Prozessortyp nicht stimmt oder nicht genug Speicher vorhanden ist. Aber das alles kann man natürlich beim 3T nicht sagen. Also ich weiß nicht, was die gefrühstückt haben, aber okay. Also für mich ist das ein High-End-Gerät, genauso wie eben das Google Pixel auch und Samsung Galaxy S7, ja, das neue Geräte von HTC übrigens, da komme ich später noch dazu in den News. Und eben dieses Nvidia Shield, speziell eben auch ausgelegt für die High-End Performance bei Spielen. Boah, wunderschön ausgedrückt, gell? Hier. Aber es ist tatsächlich so, dass mittlerweile eben diese Kapazitäten vorhanden sind, so dass man auch voll Preisspiele im Prinzip mit ausreichender oder guter Grafik auf dem TV-Gerät spielen kann. So sieht das aus. Aber vielleicht verrennen verrenne ich mich da auch schon wieder, denn offenbar gibt es gar keinen so großen Bedarf im Mainstream mehr, irgendwas auf dem Bildschirm zu spielen. Ich sag mal, solche Konsolen wie die PS4 haben immer Vorteile, ja, weil sie eben mit Titel beliefert werden, die speziell an das Controller-Feeling angepasst sind, ja. Und da müssen sich die Firmen auch keine Gedanken machen. Zum Beispiel sowas wie Battlefield, ja, Battlefield 1 jetzt das Neue, oder Battlefield 1, ja, die das auf Tablets oder auf Smartphones umzusetzen, das ist sicherlich möglich, vielleicht kommt da auch ein Ableger, ja, aber nicht in der Art, wie es eben die Spieler gewohnt sind. Da gibt's ja sogar schon eben diese Unterschiede, Joypad, also PS4 beispielsweise, und Computer. Manche wollen 3D-Shooter also absolut nur am Computer spielen, wegen der Maustastatursteuerung, die eben für einen 3D-Shooter absolut gut ist. Ja. Ich wünsche mir immer wieder bei den 3D-Shootern an der PS4, dass die irgendwie eine Funktion machen. Ich habe eine Tastatur, eine USB-Maus und möchte die anschließen, dann spiele ich mit Maus und Tastatur. Ja. Aber naja, okay, wollen wahrscheinlich nicht so unfair sein, gerade beim Multiplayer-Spielen, dass dann die anderen mit Joypads überhaupt keine Chance mehr haben, nämlich so sieht's aus. Ja. Aber trotzdem, ich spiele lieber mit Joypads einen 3D-Shooter als einen Touchscreen-3D-Shooter zu spielen. Das geht gar nicht. Ja. Und ja, dann würde wieder vorausgesetzt werden, dass jemand ein Joypad dafür hat, und dann fängt es wieder an, kritisch zu werden. Ja. Das machen die Firmen natürlich nicht. Und deswegen können eine gewisse Art von Spiel eigentlich keine Zukunft groß haben. Ja, auch mit einem Touchscreen. Und ob die dann auf so speziellen Systemen eben genug Kunden finden, das ist eben die Frage, und da ist es klipp und klar, im Moment zu sagen, nein, noch nicht, ja, da ist die PS4 beispielsweise ganz weit vorne, gefolgt natürlich von der Xbox, und von der Xbox One und der One S ist jetzt auch, glaube ich, und natürlich dann die Nintendo-Systeme, die wollen dann natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Aber genau da ist natürlich die Frage, ob sich Nintendo da nicht in die Nesseln setzt mit diesem System. Ja, wir sind alles. Ja, wir wollen alles. Wir haben den mobilen Bereich und wir haben den Home-Bereich direkt abgegrast. Ja, weiß nicht. Ja. Wird sich zeigen. Aber für Android dürfen wir auf jeden Fall 2017 einiges erwarten an Spielen. Das macht sicherlich auch Laune. Viele Titel sind übrigens schon ziemlich gut und haben Kultstatus erreicht. Ja, die Spiele von Kairosoft beispielsweise sind ja genial gemacht in zum Retro-Look, im Pseudo-Retro-Look. Ja. Sicherlich, wenn ich mir jetzt so angucke, in der letzten Zeit zum Beispiel Lego Jurassic World oder Jurassic Park, Trilogie plus Jurassic World, ja, oder eben Pinball 4, Star Wars Pinball 4, das sind dann schon wieder neue Genres quasi, die da reinkommen, wo durchaus auch noch mit den Geräten zu spielen sind. Ja. Die Lego Games sind ja auch nicht seit gestern erst auf dem Markt, ja, und die funktionieren auch auf den mobilen Geräten eigentlich ganz gut soweit. Ja, also Gaming auf Android wird sicherlich sehr, sehr interessant. Und jetzt hat ja auch Google einiges schon an Vorbereitungsarbeit geleistet, mit der Vulkan API beispielsweise. Da darf man sehr drauf gespannt sein, wie viele High-End-Games da dann rauskommen werden, die diese API benutzen. Ja. Und man kann sich auf jeden Fall schon mal auf viele Gigabyte Daten gefasst machen, ne, die bald auf einem eintreschen werden. Denn man muss sich mal vorstellen, wenn man dann in den Bereichen mitspielt, ja, in diesen Auflösungen, ja, wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, zum Beispiel 1080p ist für ein Handy-Display heutzutage ja, also ich meine, das ist absolut paradox, und deswegen kann ich das auch nicht gutheißen. Ich meine, 1080p reicht für jedes Handy-Display. Aus, Ende, basta. Da kann man jemand erzählen, was er will. Denn wenn man sich zufrieden gibt mit einem TV-Gerät, ja, das zigmal größer ist, ja, und ebenfalls eine 1080p hat, ja, dann kann irgendwas nicht stimmen. Aber genauso ist das Problem. Wir müssen dann die gleichen Maßstäbe im Prinzip ansetzen, ja, für die Smartphones und Tablets, genauso wie für die Konsolenspiele. Und wenn ich mir dann angucke, dass ich, wenn ich Call of Duty, wie heißt es nochmal, Infinite Warfare, ja, hole, und ich lade mir da knapp 40 Gigabyte aus dem Netz herunter, ja, über die, über das PS Network, dann sehe ich, wo das Problem liegt bei den Mobilgeräten. Also, wenn so ein Mobilgerät ein Spiel anbieten würde mit 40 Gigabyte, ich glaube, das wird zwar irgendwann passieren, ja, definitiv, aber im Moment ist es noch grotesk. Ja. Also, was muss denn gemacht werden, wenn die Auflösung gleich ist wie die bei der Version für die PlayStation 4? Ja, da muss irgendwo muss eingespart werden, da werden Texturen weggemacht, ja, und so weiter und so weiter, bis dann eben die Größe auch stimmt. Ja, und das ist genau das Problem. Und das muss Android halt auch noch lösen. Und die Lösung heißt, wie so oft, ne? Speicher, Speicher, Speicher und nochmal Speicher. Ja? So sieht's aus. Und glaubt nicht, dass das übertrieben wäre. Die 40 Gigabyte, ich glaube, es sind sogar 48 Gigabyte, die Modern Warfare, Infinite Warfare braucht. Und Modern Warfare braucht ungefähr 25 Gigabyte, ja, auf der PS4. Und es gibt sehr viele Spiele, die eben auch das einen Haufen Gigabyte brauchen. Oder was ist denn, wenn zum Beispiel so ein Spiel rauskommt wie Uncharted 4? Ja. Wenn man die gleiche Texturauflösung haben möchte, dann muss das auch seine über 20 Gigabyte haben. Ne? Und da braucht man Platz auf dem Handy. Ne? Das ist halt noch das Problem, das Android eben hat als Spieleplattform. Ob das Nvidia Shield System jetzt löst, weiß ich nicht genau. Man müsste eine Möglichkeit haben, für externe Speichermedien anzuschließen, um dann zum Beispiel das daheim zu benutzen. Das wäre doch eine schöne Sache. Ja, man hat zum Beispiel so eine Docking Station, in der eine Festplatte eingebaut ist mit einem Terabyte, ja, auf dem werden die Spiele installiert, die man eben dann zum Beispiel zu Hause spielen kann. Ja. Und wenn man das klug macht, dann könnte man vielleicht sogar also so ein Teilgame ablegen dann auf das Smartphone und das dann eben zum Beispiel unterwegs spielen. Ne? Aber ihr merkt schon, da wird es schon ziemlich kompliziert, ja, und deswegen ja bleiben momentan einige Genres eben dem Smartphone noch verborgen. Aber ich denke, es wird ein aufregendes Spielejahr 2017. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Niantic, die Macher von Pokémon Go, haben ja schon ein weiteres Game in dieser Art in der Mache übrigens. Und zwar spielt das im Harry Potter-Universum. Wann das allerdings rauskommt, ob das 2017 noch rauskommt, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall wäre das sicherlich nochmal eine ganz interessante Geschichte. Stellt euch mal vor, das schreit ja auch gerade so nach Augmented Reality, das Harry Potter Universum. Ja, ihr könntet an einem Bahnhof das Gleis 3/4 oder so finden, ja, in der Augmented Reality. Aber bitte rennt nicht in die Mauer rein, ja, das wird wehtun, ja. Aua. Nun gut, ich komme mal zu den News, ja. Ach, seht ihr, hat sich ja noch in Grenzen gehalten. Ja. Die News fangen nicht ganz so gut an. ZTE baut 3000 Stellen ab. Ob das mit den US-Handelssanktionen zusammenhängt, die gegen ZTE verhängt wurden, weil die keine NSA-Spyware drin haben. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich, weil die angeblich chinesische Spyware drin haben. Ne? Als ob das besser wäre, ne? Egal. Und auf jeden Fall sind jetzt hier ein paar Jobs in Gefahr. CTE ist, das müsst ihr euch mal jetzt auch vor Augen führen, eine ziemlich große Firma in China. Bei uns sind die zwar nicht ganz so bekannt, ja, aber das ist schon ein großes Ding in China. Ja. Also wow. Gehört mit zu den größten Handyfirmen der Welt übrigens. Ja, das könnte man gar nicht meinen, weil die eben bei uns noch so unbekannt sind. Ja. Aber wie auch immer, dass die jetzt eben 3000 Mitarbeiter abbauen müssen, ist schon sehr schlecht. Ja. Ob das jetzt wirklich mit diesen Handelsaktionen zusammenhängt, das ist noch eine Frage. Natürlich gibt es da möglicherweise Schwierigkeiten, eben zum Beispiel Nachschub zu bekommen zum Bau von den Smartphones, wenn es da Beschränkungen gibt. Aber ich denke, dass ZTE einfach ein Problem hat. Auch in China ist die Konkurrenz natürlich größer geworden. Und vielleicht ist es einfach nur ein ganz normales Marktproblem, das eben ZTE jetzt hat. HTC hat ja auch keine Handelssanktionen irgendwo laufen, aber die selbst haben ja auch schon mehrfach müssen Mitarbeiter entlassen. Ja. Sich gesund schrumpfen heißt es dann. Ne? Und also man kann das sehr, sehr schlecht sagen. Ja. Auch ob das jetzt, ob man da jetzt wirklich besorgt sein muss, also ich würde sagen mal erst nicht, ja, also die 3000 Mitarbeiter, das ist zwar schon tragisch für diese 3000 Mitarbeiter, allerdings ist es auch so, dass das nicht heißt, dass ZTE jetzt in massiven Problemen ist. Im Moment geht es denen eigentlich den Umständen entsprechend gut, nur die haben nur ihre Ziele halt verfehlt. Und deswegen müssen die halt auch reagieren. Ob das nicht eine Spirale in Gang setzt, ist natürlich die Frage, aber das werden wir erst in Zukunft sehen. Ja, das LG G6, ja, oder G6, nenn es einfach mal, das hat schon im Vorfeld ein paar Lorbeeren eingeheimst auf Android-News-Seiten, denn das soll mit dem besten Display, das es auf dem Markt gibt, ausgestattet sein. Ja. Und zwar hat das ein 5,7 Zoll Quad HD Display mit 18:9 und das ist also vom Display her ein neues Display, das entwickelt wurde. QHD Plus, ja, und soll es dann also als Bezeichnung haben, und es hat eine Auflösung von 2880x1440 Pixel, ja, also etwas mehr als das normale QHD Display, ja. Und das sind dann auch 564 Pixel pro Zoll. Außerdem sollte es dann eben besonders farbgetreu sein auch. Ja, und eben so das Beste von AMOLED und IPS-Display vereinen. Das wird wohl ein LCD-Display sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber es wird wohl eins von den besten IPS-Displays sein, die es auf dem Markt gibt, wenn nicht sogar das Beste. Dürfen wir also mal gespannt sein, ja? Und ja, mal gucken, wie sich das denn dann entwickelt. So, ich bin heute richtig zappelig. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher ans Mikro gehen. Ja, ich bin heute so weit weg. Sorry. Ich werde das hoffentlich mit einem Leveler wieder ein bisschen anpassen können. Aber irgendwie rede ich so heute so in den Raum so rein. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht, weil ich heute entdeckt habe, ja, das ging irgendwie an mir vorbei. Habe ich auch nirgends gelesen. Unfassbar. Obwohl ich das schon lange Zeit möchte. Und da schon dem Google-Team schon zig Mails geschrieben habe, deswegen, ja, genauer gesagt bei Google Inbox, gibt's jetzt zumindest in der Webversion endlich Templates. Ja, Wahnsinn, Templates. Ja, also damit ist das Thema Gmail bei mir endlich komplett abgeschlossen. Bisher habe ich das so gemacht. Ich habe ja Inbox schon seit Beginn, seit die gestartet haben. Ich glaube schon über 1,5 Jahre ist das her. Nutze ich ja schon Inbox statt Gmail. Ja. Und das Problem ist, dass ich unbedingt ein Template brauche. Ja, weil ich verschicke täglich Mails mit einem festgelegten Template. Und das ging bisher nur bei Gmail. Jetzt ist es tatsächlich auch bei Google Inbox zu finden. Wie gesagt, zumindest in der Webversion auf dem Handy ist leider noch nichts zu sehen. Das heißt, ich kann diese noch nicht vom Smartphone aus aufrufen, diese Templates. Aber sie sind vorhanden. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine neue Message schreibt, also auf Compose geht beispielsweise, findet man unten ja diese Zeile auf dem Window, das sich da öffnet, ja, wo auch steht dann Send und wo man Anhänge hinzufügen kann und die Schriftart auswählen kann etc. Und dort gibt's neben ganz rechts davon links neben dem Mülleimer eine Funktion More Formatting Options, ja, keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt. Und wenn man da draufklickt, da kann man dort die Schriftart einstellen, Liste aktivieren und so weiter und Links hinzufügen. Und da ist nochmal so ein kleiner, wie so eine Textbox, ja, sieht es aus. Und dort, wenn man da drauf geht mit der Maus, erscheint Templates. Wenn man da draufklickt, kann man die gerade bearbeitete Nachricht als Template ablegen. Ja, das heißt, man gestaltet die einmal dort. Oder man findet sogar schon die Templates von Gmail, findet man bereits schon fertig in diesem Template. System und kann die dort gerade anklicken und dann wird es übernommen, ja, und man sieht hier sofort das, was man da eingetragen hat. Ich finde es absolut fantastisch, da warte ich schon sehr, sehr lange drauf und hoffe, dass es schnell auch in die Apps übernommen wird, denn diese Templates sind wirklich Gold wert. Vor allem, wenn man immer wiederkehrende Mails schreiben muss, bei denen eben Daten ausgetauscht werden oder halt mal vorgefertigter Briefkopf ist. Ja. Stellt euch mal vor, eine Firma beispielsweise, ja, da ist teilweise beim Geschäftsverkehr ja sogar schon, beim E-Mail-Geschäftsverkehr ja sogar vorgeschrieben, dass es Header und Footers gibt, ja, also quasi ein oberen Teil, unteren Teil, unteren Teil muss dann die Telefonnummer zum Beispiel mit dabei stehen und so weiter. Das ist ohne Templates gar nicht zu machen und deswegen ist das also eine äußerst wichtige Funktion, finde ich. Android-Benachrichtigungen werden verteidigt von Google und zwar auf Biegen und Brechen. Ich glaube, ich habe noch nie Google so vehement gesehen, ja, bei der Aussage, und zwar, dass die Telefonhersteller, die Android-Geräte produzieren, definitiv nicht die Nougat-Benachrichtigungen ruinieren dürfen, ja, ohne dass sie den Zugang zu den Google-Services verlieren. Boah! Also so klar wurde das wohl noch nicht gesagt. Google will sein Nougat-Notification-System auf jeden Fall allen Nutzern von Android-Smartphones also näher bringen, ja, und hat deswegen das ist in diesem TOS mit drin, genau, und dort steht klipp und klar drin, ja, in diesen existierenden Regelungen, ja, steht drin, Handheld Device Implementations must support the behaviors of updating, removing, replying to and bundling notifications as described in this section. Und dann kommt eben diese genaue Beschreibung, wie Notifications aussehen und wie sie funktionieren und was für Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel auch diese Reply-Funktion innerhalb von Notifications ist Pflicht. Ja. So vehement sollte Google mal das noch bei anderen Sachen machen im Android-Bereich, so dass zumindest eine grundsätzliche Android Wiedererkennungs Garantie vorhanden ist, ja, so dass die Firmen nicht komplett alles ruinieren können. Die können ja immer noch sagen, okay, wir machen unser eigenes System, ja, aber dann gibt's eben auch keinen Zugriff auf die Google Services und Play Store und so weiter, ja, ganz klar. Wer eigene Brötchen backen will, ja, der muss auch die Zutaten selbst beschaffen, ne? Auch wenn, hier dann, wenn man das so übertragen will, ja, Google Android so als Art Mail für jeden zugänglich macht, ja, können die dann doch noch eben sagen, okay, aber hier mit meinem Mail, ne, da bitte keine Giftkügelchen rein draus machen, ja, sonst gibt's Ärger. Ne? Sonst kannst du zwar sagen, hier, ne, Mail, aber nicht Android-Mail, ne? Geht nicht. So, jetzt haben wir Android mit Mail verglichen, das darf nicht wahr sein. Oh, was habe ich wieder getan? Nein! Ah, oh, nein, das wird mir wieder anlasten, ja. Mist. Ja, HTC hat was Interessantes. Also zumindest ein Handy davon ist interessant. Das andere ist, naja, auch interessant, allerdings negativ, im negativen Sinne. Ich komme zu dem mal. HTC hat jetzt tatsächlich das HTC U vorgestellt. Und zwar in zwei Versionen. Wahnsinn. Einmal das HTC U Play. Ja. Das hat Android 6.0 Marshmallow drauf. Ihr habt's richtig gehört. Also, müsst HTC gleich schon wieder ein paar auf Finger kriegen, ja. Dann 5,2 Zoll Display, 1920x1080 Bildpunkte, das geht klar. Prozessor, Achtung, MediaTek Helio P10. Also der Helio P10 ist, glaube ich, recht gut, aber ich glaube, der ist im Midrange-Bereich angesiedelt. Ja, also ich lasse mich gerne Lügen strafen da, weil ich noch nicht genug Informationen habe, ja, zu diesem Helio P10. Allerdings kann man es schon erkennen, anhand von der Prozessorwahl oder von dem Prozessorhersteller, dass da gespart werden soll. Ne? Speicher gibt es in der Version mit 32 und eine mit 46 GB. Also wenn das mal kein Fehler ist, also ich hoffe doch, dass das 64 heißt, dass da ein Zahlenträger einfach noch drin ist bei Android Central, weil das wäre äußerst seltsam, ja. Naja. Micro SD-Kartenslot, ja, kann man eh wieder vergessen, ja, ihr wisst ja schon, was ich von Micro-SD-Karten halte bei Android, das ist allerdings nicht eine Micro-SD-Karten ja schuld, sondern ja, dem Supersystem, das gar nichts mehr funktioniert auf diesen Karten. RAM einmal die mit 3 GB vergessen und mit 4 GB RAM für die höhere Version. Die Kamera hinten 16 Megapixel, übrigens auch die Kamera vorne 16 Megapixel, sehr interessant. USB-C Anschluss immerhin, 2500 mAh Akku. Ja. Wie gesagt, ich sag, das ist ein Midrange-Gerät. Die Preise, muss ich mal schauen, nee, ist noch nichts bekannt gegeben, sollte auch dann billig sein. Ganz einfach, nicht günstig, sondern es muss billig sein bei diesen Leistungsdaten. Entsprechend fallen dann auch hier die Kommentare übrigens aus bei Android Central. Ich habe mich schon kaputt gelacht. Aber schade eigentlich. Ne? Aber immerhin, es gibt ja noch Rettung in Form des HTC U Ultra. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Ein 5,7 Zoll Display mit 2560x1440 Bildpunkten Auflösung. mit Gorilla Glass 5. Übrigens, zusätzlich zu diesem Display gibt es noch ein 2 Zoll Mini-Display mit 1060x1040 Bildpunkte Auflösung, auf dem man zum Beispiel Notifications, also Benachrichtigungen oder die Icons der meistbenutzten Apps und so weiter anzeigen kann, etc. Und das ist separat, also richtig separat von dem normalen Screen, ja, und das ist auch ein Element, das kann zum Beispiel dann auch genutzt werden, um das also always on zu lassen, um zum Beispiel die Uhrzeit zu zeigen, etc. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte, sehr gut überlegt, meiner Meinung nach. Auch die Positionierung rechts oben, nicht mittig, sondern nach rechts versetzt, finde ich sehr passend. Und dort kann man dann eben noch einiges an Zusatzinformationen kriegen, die sonst eben nicht oder eben Sachen verdecken würden auf dem Hauptscreen. Wunderbar. Ein Snapdragon 821 Prozessor, also der auch ein Pixel eingebaut ist. Das heißt, da ist dann zumindest mal von der Prozessorpower her genug da. Es gibt da Speichervarianten in 64 und 128 GB Versionen, ebenfalls mit SD-Karte erweiterbar. 4 GB RAM, eine Kamera hinten, 12 Megapixel, ja, Ultrapixel, ja, heißt es da. Und was soll ich dazu sagen? Schade. Also ein Kamerafone ist das definitiv nichts. Die 12 Megapixel, also Ultrapixel können die sich in die Haare schmieren, ganz einfach. Ich sag's klipp und klar. Ja. Das hat schon mal nicht geklappt und das wird hier auch nicht klappen. Ja. Und es zeigt auch die Leistungsstärke Slow Motion 720p mit 120 Frames pro Sekunde ist zeigt, dass da mehr Power vorhanden sein müsste eigentlich mit diesem Prozessor. Keine Ahnung, was da los ist, aber naja. Die Front-Facing-Kamera hat 16 Megapixel, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Charging USB-C mit Quick Charge 3.0 und 3000 mAh Akku. Das, denke ich, geht soweit in Ordnung. Also, wenn man auf die Kamera verzichten kann, auf eine vernünftige Kamera verzichten kann, dann wäre das sicherlich eine gute Alternative. Muss man mal abwarten, wie da der Preis ist. Preise sind, wie gesagt, bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Ja. Ich weiß nicht, warum das einige Leute als verfrühten April-Scherz handeln in den Kommentaren bei Android Central, keine Ahnung. Also ich finde, so schlimm hört sich das jetzt nicht an. Okay, bis auf die Kamera, vielleicht meinen die deswegen. Ne? Ja, wo die ganze Welt von der besten Kamera spricht, ja, und das ein riesen Kampf ist zwischen iPhone 7, ja, und Google Pixel, ja, dann kommt HTC und schmeißt auf ihren Top-Handy eine 12-Megapixel-Kamera drauf. Meine Herren! Gut, also mehr kann ich auch noch nicht dazu sagen zu den HTC U-Ultra, außer dass ich noch eine unbestätigte, aber sehr unberuhigende Nachricht gelesen habe auf Talk Android, was glaube ich. Also ich hoffe, das bewahrheitet sich nicht, dass das HTC U Ultra nur in den USA verfügbar ist und der Rest der Welt HTC U Play bekommt. Also wenn das der Fall wäre, wäre HTC auf dem Markt natürlich tot. Das ist ganz klar, also sorry. Auch wenn ich es natürlich nachvollziehen könnte, ja, ich habe ja schon gesagt, wer ständig sagt, nein, man braucht nicht das schnellste, tollste, beste, der kriegt auch nicht das schnellste, tollste, beste irgendwann von den Firmen, weil die dann sagen, ja, das verkauft sich ja dort eh nicht. Die Leute wollen ja auch sowieso nur billig und nichts an Leistung haben. Das ist wichtiger, dass es, was weiß ich, irgendwas anderes wichtig ist, ja, das ist keine Ahnung. Aber und auf den Märkten, wo dann eben Technik gefragt wird, Leistung gefragt wird, ja, Power, dort werden die dann halt eben rausgebracht. Aber wie gesagt, das ist absolut unbestätigt und ich habe das bisher nur bei Talk Android gelesen. Ich weiß nicht, woher die die Informationen haben oder ob das nur wild spekuliert war. Trotz allem würde ich sagen, wäre das ein riesengroßer Fehler, weil es eben, sagen wir mal, bei uns doch eine Kernkundschaft gibt, die gerne Power möchte. Ja? Und die werden sicherlich nicht damit einverstanden sein, dass man hier die Billig-Version von dem HTC U bekommen. Hm. Naja. Übrigens, Power und Leistung und ja, wunderbar, ne? Da bin ich immer dabei, ja, ganz klar. Aber ich bin auch da dabei, wo man zum Beispiel Bandbreite sparen kann. Ganz genau. 4K-Video auf dem 1080p-Display, auf dem Handy-Display, ey, da werd ich wahnsinnig. Eine Verschwendung von Bandbreite, zum Beispiel beim Streaming, ja, unglaublich. Und wer meint, er müsste an seinen 1080p-Fernseher 4K-Videos angucken, der müsste eine Strafgebühr zahlen für den unnötig erhöhten Traffic-Verbrauch. Ja, das verstopft die Netze, das ist Mist, das ist unsozial einfach, ja. Und vor allem komplett unsinnig. Ja? Aber wie auch immer, ja, selbst bei dem normalen Benutzen von zum Beispiel oder Anschauen zum Beispiel von Bildern oder ähnliches, wird ihr Traffic verbraucht. Ja? Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Traffic eingespart werden könnte, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Bilder auf den ersten Blick so gut aussehen zu lassen, ja, wie die im Original sind, aber nur ein Viertel, ja, von der Größe, sagen wir mal, haben an Speicher. Ja. Aber wie soll das gehen? Also entweder hat man dann Pixelbrei, ja, oder man haut die Farben weg, oder irgendwo muss das ja eingespart werden. Ne? Es gibt ein System, das Google entwickelt hat. Das nennt sich Razer. Und damit wird quasi ein Bild, ja, reduziert auf ein Viertel der Pixel und wird nachträglich mit einer KI, mit einem KI-System wiederhergestellt. Ja? Also das heißt, im Prinzip wird das Bild in der Originalgröße zwar angezeigt, aber mit einem Viertel der Punkte, der Pixel. Ja, und dann künstlich wiederhergestellt. Und das funktioniert sogar. Also ich muss schon sagen, so langsam wird es richtig spannend mit der KI und was für Möglichkeiten, ja, man damit bekommt. Und Razer, so heißt das System, ja, hat eben hier große Fortschritte erzielt. Bei Google Plus wird das schon genutzt jetzt. Ja. Ein sogenannter Soft Launch wurde da gemacht. Das heißt, man hat es einfach so eingepflegt in Google Plus. Ja. Und dort wird jetzt schon kräftig Traffic gespart. Ja. Hat der ein oder andere vielleicht schon gemerkt an seinem Smartphone. Ja. Und das wird jetzt auch in anderen Android-Bereichen rein oder eingefügt. Ja, so dass man jetzt auch, was das genau heißt, kann ich übrigens noch nicht genau sagen, ja, so dass man auf Android öfters mit diesem Razer-System konfrontiert wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel auch bei dem Chrome-Browser, da kann man ja schon einen Sparmodus einschalten, dass da dann noch mehr eingespart wird durch zum Beispiel diese Razer-Restauration, sozusagen, möchte ich mal sagen. Ja. Vor allem bei den Vorschausystemen kann man das wunderbar machen. Das heißt, kleine Bilder, die zum Beispiel eingebettet sind auf mobilen Internetseiten, ja. Wenn man dann auf dieses Bild klickt und das Originalbild anfordert, dann wird auch das normale Bild gezeigt, also ohne diese Razer-Rekonstruktion, ja, aber auch mit vollem Traffic-Verbrauch dann natürlich. Ja. Aber Fakt ist, dass eben die allermeisten Bilder nur als Thumbnail irgendwo gesehen werden und gar nicht angeklickt werden, weil die Leute schon auf den ersten Blick erkennen, ja, das ist uninteressant. Ja. Und solche mittleren Bilder, also diese Bilder, die in deinen Webseiten eingebettet sind, ohne dass man speziell draufklickt, oder Thumbnails, die können da wunderbar eben mit diesem Razer-System unglaublich verkleinert werden. Hier wurde zum Beispiel gezeigt, wie ein Originalbild mit 1000 mal 1500 Bildpunkten 100 Kilobyte im Original hat, ja, mit Razer dasselbe Bild 1000 mal 1500 Bildpunkte mit 25 Kilobyte, also ein Viertel geringerer Speicherbedarf. Und das heißt, ein Viertel geringerer Datenverbrauch auf eurem Handy. Von unterwegs aus ist es sicherlich bei unseren absolut unglaublich zurückgebliebenen Smartphone-Datentarifen, ja, ist es wohl ein Segen. Ja. Aber auch so, selbst wenn man unbegrenzt Daten hätte, man muss ja nicht unbedingt Netze verstopfen mit kleinen Bildchen, die man sowieso nicht weiter angucken will, ja, und werden aber übertragen. Also, wie gesagt, auf Google Plus funktioniert es wunderbar. Jetzt wird eben wird's gesagt, so hat jedenfalls dieser Entwickler John Neck oder der Manager gesagt, dass in den kommenden Wochen, ja, diese Technologie weiter verbreitet ausgeliefert wird, ja, und dass sie eben mal gespannt sind, was die Zeit bringt, ja, an dem Sparen von Daten, ja, die sie zur Verfügung stellen. Das ist unglaublich, ja, diese Razer-Technologie, sehr schön. Ich hoffe, dass es dann wirklich auch tatsächlich auf andere Google-Produkte ausgebaut werden wird. Aber das ist, wie gesagt, das steht noch in den Sternenwand, dass dann zum Beispiel möglich ist, oder ob das jemals möglich ist, dass das in Chrome zum Beispiel die Bilder ersetzt mit dem Datensaver. Den gibt's schon in Chrome. Ah, ich sehe, die Zeit verrinnt wieder mal wie im Flug. Das ist unglaublich, wenn ich erstmal am Quatschen bin. Ne? Snapchat Spectacles sind nützlicher, als man zuerst denkt. Snapchat hat ja so eine Brille rausgebracht mit integrierter Kamera. Die sieht eigentlich wie eine Sonnenbrille aus. Und hat damit das gebracht, was eigentlich alle nur von Google Glass also haben wollten, ja, nämlich die Kamera. Es ging ja eigentlich nur um die Kamera. Ja. Andere Möglichkeiten hat man ja schon abgetan, braucht man nicht, will man nicht, ja, oder niemand hat darüber gesprochen. Es ging eigentlich nur um die Kamera. Und diese Kamera hat jetzt hier Snapchat ist ja keine Hardwarefirma, aber im Auftrag von Snapchat wurde eben diese Snapchat Spectacles entwickelt. Da wird die Kamera rangeklatscht an eine Sonnenbrille, ja, und zwar einigermaßen okay integriert. Also sieht nicht ganz so furchtbar aus, außer das Design von der Sonnenbrille. Ich hoffe, da gibt's noch andere Designs. Das sieht ja aus wie ein 80er-Jahre-Film, aber egal. haben die da reingeklatscht und das Ganze kostet jetzt so um die $100. So, gut, ne? Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Was kann man damit machen? Damit soll man eben seine schönsten Momente jederzeit aufzeichnen können, ja? Damit es dann eben zum Beispiel auf Snapchat oder auch sonst irgendwo verbreitet werden kann. Und genau das funktioniert recht gut. Und wenn man tatsächlich sowas macht, so seine schönen Momente eben festhalten will, ja, dann ist es recht gut und praktisch. Da ist es oftmals nicht ganz so wichtig, dass jetzt das Bild in der absolut besten möglichen Qualität ist, sondern es ist wichtig, dass man das immer dabei hat, wenn man was super Tolles erlebt hat oder gerade etwas Unglaubliches sieht, ja, dass man da schnell einfach Klick machen kann, wo man hinguckt und das Bild aufnimmt und fertig. Ja. Vom Design her, wie gesagt, die Brille selbst ist etwas meiner Meinung nach unglücklich geraten, aber an sich, die Kamera da drin, die fällt eigentlich kaum noch auf. Ja? es ist nützlich, das sagt es auch derjenige, der hier bei Android Central das längere Zeit getestet hat schon. Und ja, so ist es. Man soll eben da seine schönsten Momente mit aufnehmen. Wie oft habe ich mir schon gewünscht, ein Google Glass zu haben, ja, damals, eben wegen dieser Kamera, wo ich dann auch beim Geocachen und so weiter geniale Sachen einfach so, ohne dass ich das Handy rauskramen muss oder die Kamera rauskramen muss, machen kann, ja. Man denkt zwar immer, das ist ja kein Problem, das kann man ja machen, nee, aber beim Geocachen nach 25 Kilometer laufen und dann läuft immer ein schönes Tierchen über den Weg, aber da hat man dann keinen Bock, ja, die Kamera rauszukramen, beziehungsweise ist dann schon vielleicht schon so langsam, ja, dass man, bis man die Kamera oder das Smartphone rausgekramt hat, dass das Tierchen schon weg ist. Oder einfach mal beim Laufen eben mit aufzeichnen und dann später eben die besten 10 rausschneiden. Auch das wäre eine denkbare Sache. Es gibt genug Möglichkeiten. Ja, etwas, wo ich vielleicht nur kurz ansprechen will, aber dennoch, meiner Meinung nach ist das eine Bombe. Ja? Nein, nicht wörtlich nehmen. Ja. Die Meldung ist eine Bombe, ja. Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, ne? Und zwar Andy Rubin, der Android-Vater, falls ihr das vergessen habt, ja, der hat Android entwickelt. Auf dem Samist ist es gewachsen. Und der macht ein neues Smartphone, ja, auf künstlicher Intelligenz basierend. Also er macht quasi damit Google mit seinem Google Assistant direkt Konkurrenz in Form von einem Smartphone. Ob Google damit involviert ist, ob die zusammenarbeiten oder was auch immer, ist unklar. Ja, auch gibt's noch keine genauen Pläne, die jetzt der Öffentlichkeit vorliegt. Ja, aber so steht es geschrieben, bereitet den Start des neuen künstlichen Intelligenz-Smartphone vor. Wow! Das ist der Hammer! Jetzt kann ich auch verstehen, warum im Business Insider ein Artikel gestanden hat, ich glaube, es war der Business Insider, wo dargelegt wird, dass es vollkommen sinnlos ist, für jemanden noch ein weiteres System zu etablieren. Der Markt gehört iPhone und Android und sonst wird es niemand schaffen. Hat klipp und klar da drin gestanden. Wow, harte Worte. Aber ja, ist wohl tatsächlich so. Selbst Microsoft hat es probiert mit riesigen Marktmacht, ja, und ist kläglich gescheitert, geradezu lachhaft gescheitert. Und wie da eine Firma ohne diese ganze Power hinten dran überhaupt irgendwas hier irgendwie Fuß fassen soll, das ist unbegreiflich. Wenn dann nur in Zusammenarbeit mit mit Google oder mit Apple, ja, vielleicht mit Samsung, ich weiß es nicht, ja, aber welches System soll denn das haben? Ein eigenes System? Wow. Das wäre also wirklich schon richtig arg. Ja. Wie gesagt, alles Spekulation, da will ich mich jetzt gar nicht weiter damit beschäftigen. Ich werde auf jeden Fall das weiter verfolgen und euch da das öfter mal News drüber geben. Vielleicht wissen wir ja bald genaueres, wenn das bekannt gegeben wird offiziell. Ja, ich habe auch noch eine Nachricht gefunden im Business Insider, einen Artikel, der sich damit auseinandersetzt, warum Amazon Echo so total dominant ist. So steht das drin. Ja. Why Amazon Echoes is totally dominating and what Google, Microsoft and Apple have to do to catch up. Ja. Also, die Erklärung, warum Amazon mit dem Alexa so erfolgreich ist, das habe ich ja auch schon durchgekaut in der letzten Folge, glaube ich, war es. Aber die gehen mal auch davon aus, dass Google eben diese Vorteile hat. Auch da habe ich, glaube ich, das meiste davon gesagt. Die sind länger schon in diesem AI-Business drin. Die haben eine riesige Datenbank. Ja, dort sind die Leute mit ihren Daten. Ja. Und deswegen ist das natürlich ein Vorteil. Und die Business Insider spekuliert, dass eben hier 1,5 Milliarden Android-User möglicherweise theoretisch den Google Assistant bekommen könnten. Ja. Unwahrscheinlich, ja, aber und so, ich würde jetzt mal wörtlich übersetzen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ja, steht im Business Insider. Plus, der Assistant ist eingebaut in Google Allo, dem neuesten Messenger dieser Firma, ja, und dem Google Pixel, das Flaggschiff der Firma. So. Also, ne? Also nicht meine Worte. Ja, natürlich wäre schön, wenn dieser Assistant dann sich so schnell verbreiten würde, aber also alle Smartphones von mit Android werden es nicht bekommen, das steht schon mal fest. Ja. Dann müssten die aber auch untereinander kompatibel sein. Ich kann immer noch nicht mit meinem Google Pixel meinen Chromecast bedienen. Ne? Kann keine Musik streamen auf so einem Chromecast damit. Ja. Ich kann keine Videos anzeigen lassen. Ich kann es nicht stoppen, das Spielen. Ja, und so weiter und so weiter. Geht nicht. Ja, weiß nicht, ob das ein Bug ist. Passiert einfach nichts. Und tja, dumm. Aber es unterscheidet sich drastisch von dem Assistant, der im Google Home ist. Und natürlich unterscheidet sich der Google Allo Assistant ebenfalls von den beiden anderen Assistenten. Das geht natürlich nicht. Die müssen einheitlich werden. Ja. Und dann wird sich zeigen, was da los ist. Ja, ich lasse den Artikel einfach mal verlinkt. Microsoft will ja auch noch ein Wörtchen mit Cortana mitreden, ja. Und Apple tut einem fast schon leid, ja, mit Siri waren sie die ersten, die nicht ganz, ja, ne, das stimmt, ich korrigiere mich, ja, ich wollte jetzt Apple falsche Lorbeeren geben, ja, Apple war nicht die ersten mit dem Sprachassistenten, es war natürlich Google, ja, Google Voice Commands und Google Voice, das Voice Actions gibt schon vor Siri, ja, weiß noch, ich habe mich damals darüber lustig gemacht, dass Apple jetzt Google kopiert, ne? Aber sagen wir mal mit diesem Assistentengedöns, ja, wo das als Assistent vermarktet wird, da waren es auf jeden Fall mal die ersten, ja, und dass die so gnadenlos jetzt abgehängt werden durch Amazon Echo und sogar durch den Google Pixel Assistant, zumindest was die Bewertungen antrifft bei der Tech-Branche, ist schon ziemlich bitter. So, ich komme jetzt zu den Community-Sachen, ja, der Guardian und die Fake News, die WhatsApp-Lücke, die keine ist, ja, der Falk hat tränenlachend hier was gepostet, ja, anhand von den Smileys kann ich das wohl sehen, und zwar, dass es eine Hintertür gibt, Facebook kann die verschlüsselten Inhalte auf WhatsApp mitlesen. Wie sich dann später herausstellte, ist das falsch. Der Guardian hat mal wieder Fake News verbreitet, ist ja nichts Neues, ne? Aber gut, Massenmedien, das ist nicht unbedingt gesagt, dass das dann Absicht ist, sondern die kennen sich damit einfach nur nicht aus, ja, wissen nicht, was das ist. Und wenn dann irgendjemand zu denen sagt, ja, man könnte vielleicht das so und so umgehen, dann heißt es, boah, WhatsApp ist gehackt oder sowas ähnliches, ja. Also gleich total abgedreht. Und Open Whisper System hat sich da zu Wort gemeldet und erklärt, warum es keine Hintertür gibt bei WhatsApp. Ja, das will ich im Detail jetzt gar nicht groß erklären. Einfach den Artikel durchlesen. Ist zwar in Englisch, aber trotzdem. Und dann werdet ihr schnell sehen, warum das gegenstandslos ist, diese Guardian-Meldung. Schade, dass Netzpolitik das auch noch verbreitet hat, aber so ist es nun halt mal, ne, mit den Fake News. Da ist man nicht davor gefeit, ja. Wenn auf einmal eine Redaktion das schreibt, was man sowieso schon immer gerne hören wollte, ja, dann ist man schnell dabei, das zu verbreiten. Und nicht zu kontrollieren oder zu warten, ob das dann tatsächlich den Tatsachen entspricht. Amazon Echo gegen Google Home ist auch ein Thema gewesen in der Community. Der Falk hat geschrieben, gibt es denn neuerdings Verkaufszahlen von Amazon Echo, da im Uncast ja die Rede davon ist, es verkauft sich wie geschnitten Brot. Ich hab's erstmal probiert mit einer kurzen Antwort. Ja, es gibt Verkaufszahlen, ne? Oder zumindest warum im Uncast darüber gesprochen wird. Ja, alle haben eins. Das ist ein untrügliches Zeichen davon, ne? Dafür, dass es eben gut verkauft wird. Ne? Also dass die Verkäufe recht schleppend laufen, das war vielleicht am Anfang so, aber jetzt geht es gerade ab wie die Sau, ja. Hier, ich habe hier auch einen Artikel von Business Insider wieder verlinkt. Sind ja eigentlich einigermaßen seriös. Und da sind die Zahlen eigentlich ziemlich eindeutig. Also Google Home kann da im Moment nur hinten anstehen. Offizielle Zahlen, naja, okay. Gut, aber naja. Weil ich darf noch einen Ausschnitt aus dem Kommentar dazu im Laufe des Gesprächs hier dann zitieren. Sorry, aber ehe ich mir jetzt auf Krampf so ein Echo hole, da warte ich tatsächlich lieber noch ein paar Monate und bekomme von Google ein ausgereiftes Komplettpaket, wo nicht jeder zweite Satz lautet: Leider kann ich dir da nicht helfen, aber ich hoffe, wir bleiben trotzdem Freunde. Ja, also auf jeden Fall, ich will auch warten auf das Google Home, aber Fakt ist eben, viele warten nicht und haben sich eben jetzt schon ein Amazon Echo geholt und ich glaube kaum, dass die sich dann auch noch ein Google Home holen wollen. Das ist natürlich dann eben das grundsätzliche Problem. Ich warte, aber viele eben warten nicht. Ne? Allerdings, das mit Google, also habe ich schon die Erfahrung gemacht, wenn ich oft bei Sachen, die ich frage, wird dann einfach eine Google-Search aufgerufen. Also, die meisten Anfragen enden eigentlich dann mit der Empfehlung für eine Google-Suche, also nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Ja. Zumal das vorgeschlagene Ergebnis noch nicht mal laut ausgesprochen wird, sondern nur angezeigt wird auf dem Display. Also vollkommen uninteressant, wenn ich das Teil irgendwo liegen habe. Ja. Also von daher, das ist das, was mich auch ärgert. Also Google muss die KI jetzt endlich mal richtig ranlassen, richtig lernen lassen. Schon kommt irgendwann der Verdacht auf, dass das mit der KI nur Marketing-Gag ist. Ja? Das Ding soll lernen und zwar ganz, ganz schnell. Im Moment kriege ich allerdings, das ist ganz interessant, beim Google Allo Assistant ständig mexikanische beziehungsweise News in spanischer Sprache geschickt. Trotz allen Wutausbrüchen auf Google Allo gegenüber dem armen Assistenten hat es nichts gebracht. Ich krieg weiterhin diese komischen News. Ja, keine Ahnung, wieso ich auf einmal spanische News bekomme. Ich rede kein Spanisch. Ich twitter auch nicht in Spanisch. Und auch bei Google Plus habe ich keine spanischen Posts gesetzt. Ja? Keine Ahnung, das kommt mir irgendwie spanisch vor. Ja. Gut, dann Amazon Prime Go. Schneller als selbst in den Laden zu gehen, ja, tatsächlich. Der Fernand hat eine interessante Geschichte hier geschrieben, und zwar: Schöne neue Welt, Amazon gibt Gas mit Go. Amazon Prime hat mich letztens auch beeindruckt, als ich ein Spiel gekauft habe über Prime Now App in München. Die DVD hielt ich exakt 51 Minuten nach der Bestellung in meinen Händen. Das ist schneller, als wenn ich von zu Hause in den nächsten Mediamarkt gefahren wäre, um sie zu holen. Warte schon gespannt auf Amazon Drone Delivery. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber Prime Now gibt's halt nur in den großen Städten bisher. Von daher werden viele, die eigentlich das bräuchten, nicht davon profitieren könnten, nämlich die auf dem Land wohnen. Ja, die müssen dann weiterhin sehr, sehr lange warten, teilweise. Ich meine, es ist natürlich eine Gefahr für diese Elektronik-Geschäfte oder auch für andere Geschäfte. Amazon bietet ja Produkte aus allen Bereichen, ja, und da ist natürlich es, wenn da keine große Wartezeit mehr gibt, ja, ist es natürlich schon der Wahnsinn. Ne? Aber dennoch denke ich, der Einzelhandel sollte hier nicht resignieren. Die müssen sich nur eins mal vor Augen führen, endlich, die müssen alles da haben. Boom, aus, Ende. Ja. Wenn ich in den Mediamarkt fahre, eine halbe Stunde, in der Innenstadt einen Parkplatz suche oder irgendwie, ja, und gehe da rein und ich möchte was haben, ja, und die haben das nicht. Dann werde ich sauer, ja. Ich habe Benzin unnütz verfahren, ich habe meine Zeit geopfert unnütz und dann kriege ich gesagt, ja, das können wir bestellen. Ja, das kann ich auch bestellen, bei Amazon. Ja, so sieht's aus, sorry. Und deswegen ist der Schlüssel meiner Meinung nach, dass es dass nach wie vor eben die Einzelhändler, die echten Einzelhändler in den Städten oder in auf dem Land oder irgendwo, ja, existieren können, die müssen die Produkte da haben. Ja. Ich meine, in dem Fall ist es natürlich so tatsächlich, ne, wenn man über Prime Now die Produkte schneller bekommt, als wenn man selbst ins Geschäft gehen würde und dann eben auch noch den Stress einspart und so, das ist schon nicht schlecht, ja. Naja, also, tja, es wird ein harter Kampf werden, das steht fest. So, ich komme mal zur App der Woche, zu den Apps der Woche, muss ich sagen, ja. Und zwar, zunächst mal habe ich eine App, die mich überhaupt mal auf das Ganze gebracht hat. Und zwar auf die Idee, dass man Real-Life-RPG, ja, dass man da, was ist denn hier los heute? Das gibt's ja echt nicht. Dass man hier, also sein echtes Leben, sein Realleben, ja, als Spiel spielen kann, ja, in diesem Teil. Das nennt sich Habitica, Gamify Your Tasks. Und damit kann man tatsächlich seine ganzen Aufgaben, seine Gewohnheiten, ja, seine To-Do-Liste oder ähnliches mit Spielen erfüllen, so dass man eine recht hohe Motivation kriegt, wenn man Spiele mag. Vor allem, wenn man Rollenspielen mag, dann das ganze Leben wird dadurch zu einem Rollenspiel. Das hört sich zwar grausam an, ja, ist aber ganz interessant. Was sich auch grausam angehört hat, die Gewohnheiten, um die Gewohnheiten zu pflegen. Ja, also ich will mir immer Gewohnheiten abgewöhnen, weil ich finde Gewohnheiten gar nicht so gut. Ich habe viele Gewohnheiten, ja. Sehr, sehr viele Gewohnheiten und ich ärgere mich immer wieder, dass ich mich diesen Gewohnheiten ergebe sozusagen, ja, und so meine festen Ablaufpläne habe für jeden Tag der Woche. Ziemlich schlimm. Aber manchmal, bei manchen Sachen, bei manchen Dinger, die man eben, wo man sich eben nicht so gut dazu durchringen kann, ja, dass man sie macht, kann man dieses System ganz gut nutzen, damit man es eben auf die Reihe bekommt, ja. Ein einfaches Beispiel. Wohnung sauber machen. Wer macht denn gerne die Wohnung sauber? Aber es ist ein immer wiederkehrender Task, eine immer wiederkehrende Aufgabe, die man nun mal machen muss, ja. Und wenn man sich die dann hier festlegt und dafür auch noch einen Haufen Punkte kriegt, Diamanten und Gold, ja, dann ist das doch was Schönes, ja. Endlich spielen mit realen Aufgaben. Ja, das könnte eine echte Marktlücke füllen, ja. Und ich, die ersten Tests, die ich heute gemacht habe, ja, die sind sehr vielversprechend. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eingespeichert bei Habitica, ja, dass ich hier den Netcast machen muss. Ja, das ist immer sehr viel Arbeit. Natürlich brauche ich da eigentlich keine Motivation, das zu machen, aber trotzdem kriege ich hier als Belohnung, ja, dann tatsächlich noch einen Haufen Punkte. Und ich klicke das jetzt hier mal an, ja, hier wöchentliche Aufgaben, ja, Network, Netcast Work and Show. Ja, und das tue ich jetzt mal abhaken. Bumm, und ich habe 31 XP bekommen und ein Haufen Gold noch, ja. Dafür, jetzt habe ich 91 Goldmünzen, nicht schlecht. Mit diesen Münzen, die man sich hier erspielt sozusagen, kann man sich dann auch weitere Gegenstände frei kaufen, die teilweise nützlich sind, teilweise auch nur zu Deko dienen. Ja. Und somit kriegt man hier also irgendwie durch eine Motivation geboten, vor allem wenn man eben Spiele mag, hier die Tasks zu machen. Und hey, wer will nicht schon für Einkaufen, für Saubermachen, für andere Aufgaben, die man nur mäßig gerne macht, auf einmal kriegt man dann noch Punkte dafür. Und natürlich auch die Aufgaben, die man gerne macht. Warum soll man da nicht auch noch Punkte dafür kriegen? Wahnsinn! Ja. So, und Habitica ist optisch gut, macht auch Spaß so vom System her, muss ich sagen. Optisch ist es schön gemacht. Man kann hier auch Avatare erstellen, ja, Hintergründe durch Geld, ja, Leute, es gibt In-App-Purchases, ja, auch hier, wie beim normalen Rollenspiel, ne, auf Android, ja, In-App-Purchases für zum Beispiel eben Hintergründe für den Avatar und so weiter. Man kann Tiere als Begleiter nehmen, die tauchen dann auch am Avatar auf, oder als Mount, ja, das ist ein Begriff aus World of Warcraft beispielsweise und anderen MMORPGs, als Reittiere sozusagen. Es ist fantastisch. Es gibt ein unglaubliches System an Quests, übrigens, die man machen kann. Man kann bei anderen mit in eine sogenannte Party einsteigen, ja, also in eine Gruppe, um dort Quests zu erledigen, tatsächlich Quests, ja. Und das alles so zu erklären, das würde jetzt einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und genau da ist das Problem. Das System ist unglaublich komplex. Das ist wirklich ein komplexes Rollenspiel im Prinzip. Ja? Und da ist das Problem, man kann sogar eine Gilde gründen. Ja? Es ist zwar alles gut gemeint, aber ich denke, da schießt es übers Ziel hinaus, ja, mit diesen massiven Möglichkeiten. Deswegen ist es ein bisschen verwirrend. Trotzdem App der Woche, weil es wirklich von der Idee her genial ist, von der Umsetzung her genial ist. Es gibt auch ein Chat-System da drin, ja, um zum Beispiel mit Partymitgliedern zu chatten und so weiter, ja, aber auch Public-Chats und so weiter und so weiter. Also wirklich sehr, sehr interessant, das Ganze. Aber es verbindet auch noch mit dem Google Plus Account, beziehungsweise mit dem Google Play Account, und dabei werden auch zum Beispiel das Profil abgefragt. Warum das so ist, weiß ich nicht, vielleicht eben hier, um da den Namen beispielsweise einzutragen. Nachdem ich das gemacht habe, wurde sofort hier mein Name Rio Cook da eingetragen, und den sehen auch die anderen. Ja, also wenn ihr anonym bleiben wollt, müsst ihr aufpassen, ja. Dann ist das ja wohl eher nicht zu empfehlen. Etwas einfacher und auch macht auch sehr viel Spaß, ja, vielleicht nicht für alle die gleiche hohe Motivation, ja, aber immerhin. Und zwar ist es bei Live RPG, ja, nennt sich das Live RPG, und da könnt ihr dann ebenso das machen, ja. Auch da habt ihr quasi einen Avatar, den ihr euch festlegen könnt, wobei ihr könnt Bilder hochladen, aber das kostet, ja, 1,09 € ist übrigens das einzige In-App-Purchase-Item, das ich jetzt gesehen habe. Und auch da kriegt ihr dann Punkte für die Aufgaben und Gewohnheiten und wiederkehrende Tasks und To-Do-Listen und so weiter, die ihr selbst hier eingefügt habt. Hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, sage ich mal, noch mehr als bei diesem anderen Game. Da ist eine gewisse Kontrolle ja gegeben. Also ja, da könnt ihr auch zum Beispiel Tasks festlegen und die dann einfach anklicken, erfüllt, ja, wunderbar, um da eben mehr Punkte zu bekommen. Aber hier könnt ihr sogar noch festlegen, wie viel Diamanten zum Beispiel ihr für eine Aktion bekommt. Klar, ich meine, man kann hingehen und kann sagen, ja, Test, 100 Diamanten, wiederkehrend, ja, Und dann klickt ihr einfach so lang drauf, bis ihr denkt, dass euer Diamantvorrat ausreicht, ja. Aber das macht ja keinen Spaß. Also bei Live-RPG ist es einfach so, da dürft ihr euch selbst nicht betrügen. Sonst macht es keinen Spaß. Ja, und Statistiken kann man auch ansehen dann, ja. Über die verschiedenen Genres, die ihr da dann festlegen könnt, ja, die sogenannten Skills, die werden da gebraucht dann, da könnt ihr dann eintragen, ja, was für Skills ihr benutzt habt, ja, für die Aufgaben dann auszuführen und dann gibt's auch eine Statistik, wie viele XP ihr bekommen habt über die Zeit. Ja. Also im Prinzip das fast dasselbe wie Habitica, optisch nicht ganz so aufwendig, dafür aber wesentlich unkomplizierter. Es gibt kein Social Verbindungsteil, ja, es gibt keine Gilden, es gibt keine Gruppen. Ja. Also wenn ihr sowas braucht, dann seid ihr hier falsch, dann lieber Habitica. Ansonsten, wenn ihr sagt, nee, also sorry, erstmal möchte ich nicht meine Tasks vielleicht eventuell mit anderen teilen, ja, was ich da mache. Und ich möchte auch hier das quasi als Offline-RPG machen, ja, dann seid ihr bei Live-RPG tatsächlich eher am Platz, richtig am Platz. Wenn ihr allerdings dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl braucht und unbedingt mit euren Freunden zusammen questen wollt, mit im Real Life, geil, dann braucht ihr Habitica. Ja, also ich habe mir jetzt mal das Live-RPG und Habitica beides installiert. Ich werde das noch weiter ausprobieren. Wird vielleicht auch nochmal was von den Erfahrungen sagen dann dazu, weil das ist natürlich eine App, die merkt man erst dann wenn man es eine längere Zeit benutzt hat, ja. Optisch ist es halt dieses Live-RPG ziemlich klar, wenn auch, wie gesagt, nicht so aufwendig, aber ziemlich klar und deutlich gestaltet. Man kommt hier schneller voran und man kann vor allem selbst festlegen, welche Aufgaben denn schwer sind und welche nicht und wie viel XP man bekommt dafür, beziehungsweise wie viel Diamanten man dafür bekommt. Das kann man alles festlegen selbst. Und das finde ich auch ganz gut. Denn was für den einen total easy ist, ist für den anderen eben sauschwer. Und deswegen, ja, ist es schon richtig so. Also, die Apps der Woche, Habitica und Live-RPG, beides die Apps, die das echte Leben als Rollenspiel spielen lassen. Cool. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, werdet ihr mit Google Plus oben in der Suche eingeben, Uncast, ja. Und auf YouTube die Uncast-Playlist bei The Netcasts. Die ganzen Links, sofern ich sie da drin lasse, und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit sage ich viel Spaß die Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!